Fleisch des Fleisches heile Werben, des Fleisches heile Werben. O du von Gott erhöhte Kreatur, begreife nicht, nein, nein, bewundre nur, begreife nicht, begreife nicht, nein, nein, bewundre nur, Gott will durch Fleisch des Fleisches heile werben, des Fleisches heile werben. Wie groß ist doch der Schöpfer aller Dinge, und wie bist du verachtet und geringe, um dich dadurch zu retten vom Verderben. Wie groß ist doch der Schöpfer aller Dinge, und wie bist du verachtet und geringe, um dich dadurch zu retten vom Verderben, um dich zu retten, um dich zu retten, um dich dadurch zu retten vom Verderben. Erhöhte Kreatur, begreife nicht, nein, nein, bewundre nur, Gott will durch Fleisch des Fleisches heile werben, des Fleisches heile werben. Kreatur, begreife nicht, nein, nein, bewundre nur, begreife nicht, begreife nicht, nein, nein, bewundre nur, Gott will durch Fleisch des Fleisches heile werden.